10 Jahre Facebook, 9 Monate NSA-Skandal. Was hat das miteinander zu tun? Das ist ganz klar. Es ist das Milliardengeschäft, Big Data. Es ist das Informationsgeschäft voller Datenkraken, Datensauger und Datenfilter. Die Kommunikation hat sich in den letzten Jahren verändert. Im besten Fall hat sich auch die politische Teilhabe entwickelt. Es gibt aber gewollt oder ungewollt noch dazu das Ende der Privatheit. Ich spreche jetzt mit Jan-Hinrich Schmidt vom Hans-Bredow-Institut für Medienforschung an der Uni Hamburg. Guten Tag, Herr Schmidt. Moin, moin, hallo. Wir haben über einen weiteren Schritt in der Aufklärung berichtet. Internetfirmen dürfen jetzt wenigstens ein klein wenig darüber berichten, was Geheimdienste so anfragen. Ist das schon ein Schritt der Aufklärung? Ja, das ist zwingend notwendig. Also der fundamentale Unterschied zwischen der normalen Nutzung von Facebook und dem, was die NSA macht, ist ja, dass ich als Nutzer bei Facebook zumindest zu einem größeren Grad die Kontrolle darüber habe, was ich von mir preisgebe, während ich eben keine Kontrolle darüber habe, was die NSA oder andere Geheimdienste von meiner sonstigen Kommunikation unbeobachtet und unkontrolliert abschöpfen. Aber diese Kontrolle ist ja bei Unternehmen wie Facebook tatsächlich ein Problem. Ich habe zumindest manchmal den Eindruck, dass es den Menschen herzlich egal ist, was sie da hineinstellen und in alle Welt hinausblasen, weil sie meinen, es gucken nur ein paar Freunde. Hat sich da auch aus Sicht des Medienforschers in der Frage der Privatheit etwas verändert? Ja, Facebook gaukelt uns ja in gewisser Weise vor, dass wir an ein begrenztes Publikum senden. Also dass wir das, was wir so mitteilen, über was uns beschäftigt oder was wir erleben, eben an unsere Facebook-Freunde, an die 100 oder vielleicht auch 500 Kontakte senden. Dass die Informationen dauerhaft gespeichert sind, dass sie durchsuchbar sind, dass sie weitergeleitet werden können. Das alles wird uns ja in dem Moment der Nutzung erstmal nicht bewusst. Dass also unter Umständen ein Foto, was wir heute einstellen, Kreise zieht und in 2, 3 Jahren dann auch von Leuten gesehen werden kann, an die wir heute im Moment nicht denken. Das ist so eine der großen Probleme, dass Facebook hier also Grenzen zwischen Kommunikationssituationen aufreißt, die wir eigentlich brauchen, um unsere Privatsphäre wirkungsvoll schützen zu können. Manchmal ist es ja unterhaltsam, wie sich Kommunikation verändert. Ich war vor ein paar Tagen in einer Pizzeria, da saßen am Nachbartisch 3 junge Frauen, die hatten nichts Besseres zu tun, als die Pizza auf dem Tisch stand, diese zu fotografieren und zu posten, jede für sich. Aber es gibt ja auch andere Formen der Kommunikation. Man kann alles posten, alles behaupten, alles diskutieren. Da sagen die Optimisten, das ist Demokratisierung der Kommunikation und Pessimisten sehen einen Niedergang der politischen Kultur. Sind Sie eher Optimist oder Pessimist? Ich bin grundsätzlich eher Optimist. Also ich befürworte oder begrüße die Potenziale, die das Internet bietet. Auch, dass es die Hürden senkt, dass Menschen eben ihre eigene Stimme zur Gehör bringen können. Es ist aber sicherlich richtig, dass dadurch gleichzeitig gewisse Mechanismen oder auch Institutionen ins Wanken geraten, an die wir uns lange gewohnt haben. Zum Beispiel journalistische Prinzipien wie das Prüfen von Quellen oder das Verifizieren auch von Informationen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier in gewisser Weise in so einer Übergangsphase sind, dass in dem Maße, wie sich zum Beispiel auch Journalismus hier auf diese neuen Öffentlichkeiten einstellt, dass wir dann eben auch erkennen, dass es bestimmte Bereiche vielleicht auch auf Facebook geben wird, wo klar ist, da erhalten wir glaubwürdige, vertrauenswürdige, geprüfte Informationen und in anderen Bereichen, wo es uns vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, da lesen wir eben das, was unsere Nachbarn oder unsere Freunde gerade so erleben. Natürlich betreibt auch Deutschlandradio Kultur seinen Facebook-Account. Wir stellen da Berichte, Kommentare, Interviews durchaus auch zur Diskussion. Versuchen also in diesem vertrauenswürdigen Bereich aktiv zu sein. Aber dann gibt es wieder die Beobachtung, die ist jetzt eine individuelle, das ist da manchmal bei der Qualität der Diskussionsbeiträge, die dazu kommen, doch etwas Verbesserungsbedarf gäbe. Also dass da Themen und Überschriften diskutiert werden, aber man nicht in die Tiefe einsteigt. Deckt sich dieser Eindruck mit den Erkenntnissen der Medienforschung? Ja, es wird, also Facebook macht ja letztlich einen Modus der Kommunikation sichtbar, der vorher für uns verdeckt war, nämlich die Konversation. Also Facebook, also Linguisten haben das mal schriftliche Mündlichkeit genannt. Menschen schreiben Dinge auf Facebook in Kommentarfelder oder in den Chat, die sie sonst vielleicht einfach so sagen, so aussprechen würden. Das heißt, hier werden Dinge auf einmal sichtbar für uns, die nun nicht diesen Kriterien, so im Sinne von Jürgen Habermas, so herrschaftsfreier Diskurs und verständigungsorientierter Austausch unbedingt jetzt dann alle erfüllen, aber trotzdem sind natürlich trotzdem berechtigte oder auch teilweise bedenkenswerte Meinungsäußerungen, Hinweise, auch Kritik bei all dem, was glaube ich auch Journalisten natürlich dann beachten sollten, ist, dass man so eine gewisse Diskussionskultur pflegen muss, dass also Leute, die zu sehr über die Stränge schlagen, eben ermahnt werden, notfalls auch gelöscht werden. Ich glaube, man kann da sowohl die Nutzer sozusagen noch erziehen, jetzt in Anführungsstrichen, aber aus Sicht von journalistischen Angeboten eben auch ein bisschen was dafür tun, dass so Kommunikationskultur gepflegt wird. Kommunikation geht ja immer in beide Richtungen und es gibt eine Wechselwirkung zwischen diesen neuen und den klassischen Medien. Ein Beispiel, die Online-Petition gegen einen Fernsehmoderator. 230.000 Unterstützer in ein paar Tagen. Jetzt gibt es eine neue, die geht gegen eine Steuersünderin, gegen Alice Schwarzer. Wir berichten dann über sowas, weil wir darüber berichten müssen oder weil wir inzwischen vom Internet getrieben werden? Im Moment zumindest noch hat es Nachrichtenwert anscheinend, dass es hier Petitionen gibt, die eben in relativ kurzer Zeit doch einiges an Aufmerksamkeit bekommen. Das kann sich irgendwann möglicherweise auch legen. Im Moment ist eigentlich, müssen Sie die Frage ja an sich selber stellen, warum es aus journalistischer Sicht berichtenswert ist, dass es hier Petitionen mit mehreren hunderttausend Unterstützern gibt. Ich glaube, es ist einfach Ausdruck, dass wir es hier eben mit Phänomenen zu tun haben, wie diesen viralen Effekten, auch die Shitstorms gehören dazu, wo wir spüren, hier verändern sich die Strukturen auch von öffentlicher Kommunikation und wir haben, glaube ich, gesellschaftlich noch nicht so ganz raus, was wir davon halten sollen und wie wir das vielleicht auch dann irgendwann wieder in konstruktive, demokratische Bahnen lenken können. Jan-Hinrich Schmidt von Hans-Bredow-Institut für Medienforschung an der Uni Hamburg. Vielen Dank, Herr Schmidt. Gerne.